bin nicht eure Mitte. Ich zerreiß mich nicht länger. Ich bin nicht eure Mitte. Ich will mit ihr sprechen dürfen. Ich will ihn treffen. Ich bin nicht da.